08 5678 111 und die Faxnummer 01 5678 110. Irgendwann hoffe ich, werde ich dann nachher auch mal die Fernsehzuschauer begrüßen, wenn ich hier auf meinem Monitor sehe, dass wir auch gesehen werden. Da ist er. Das Fernsehbild. Ich grüße euch sehr herzlich, ihr Lieben. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Ihr könnt mich einfach anrufen, wenn ihr Bock habt, euch mit mir zu unterhalten. Telefonnummer 01 5678 111. Sabine, 22. Ja. Hi, Sabine. Hallo, erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Ja. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber... Kriegen wir schon geschaukelt, wir beiden. Gut. Ja. Und zwar mein Problem ist, ich führe offiziell zu meinen Eltern Doppelleben. Also das heißt, ich bin Prostituierte seit über 2 Jahren und bei meinen Eltern arbeite ich in der Kneipe, offiziell. Und da ist das Problem, irgendwann muss ich das ja mal sagen, bloß ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Arbeitest du denn in derselben Stadt als Prostituierte? Ja. Ist das eine große Stadt? Ja. Sehr große. Sehr große Stadt. Dennoch könnte ja die Gefahr bestehen, dass mal jemand da bei euch in die Kneipe kommt, den du auch schon bedient hast, ne? Nee, es ist kein Puff oder sozusagen, sondern es ist eine Privatadresse. Naja, ist ja egal. Gut, aber ich sag mal so, ich hatte schon von meinem Bruder mal jemanden aus der Klasse als Kunde gehabt. Mhm. Und das ist aber nicht rausgekommen dabei? Glaube ich nicht. Ja. Wie bist du überhaupt in das Geschäft reingekommen, als Prostituierte zu arbeiten? Durch eine Freundin, die arbeitet schon seit 3 Jahren. Mhm. Und hat es dir am Anfang doch Probleme gemacht, dich da so zu arrangieren, das mitzumachen, so zu arbeiten? Eigentlich nicht, weil ich hatte das Glück, von ihr ein paar Kunden zu kriegen. Kundschaft, die sie schon hatte und so eingeführt hat. Ich meinte jetzt weniger, dass du keine Kunden bekommst, sondern überhaupt, dass du das machen kannst. Ich meine, das kann man ja nicht von heute auf morgen... Doch, also der Entschluss, der war relativ schnell gefasst, sagen wir mal so. Und wie viele Stunden am Tag arbeitest du als Prostituierte? Ganz täglich, ab frühmorgens bis frühmorgens. Also je nachdem, was so anliegt. Mhm. Und was erzählst du dann zu Hause? Ja, dass ich in einer Kneipe arbeite, da ich abends ja nie zu Hause bin, auch am Tage mitunter unterwegs bin, dann habe ich irgendwelche Besorgungen zu machen. Ich habe jetzt gerade verstanden, dass du in der Kneipe deine Eltern arbeiten Nein! Willst. Ah, jetzt klärt sich alles auf. Ja, da kann man das natürlich besser... Durch die Aufregung wahrscheinlich. Ja, und ich habe es natürlich verstanden, kann ja auch sein. Dann ist das natürlich klar, dann kannst du es richtig gut vertuschen. Ja, aber irgendwann muss ich es ja mal sagen. Was meinst du denn, wie deine Eltern darauf reagieren würden, wenn es denn rauskäme? Ich glaube nicht sehr positiv, weil ich bin die einzigste Tochter, habe noch 3 Brüder und ich nehme mal an, die seien nicht so begeistert. Mhm. Aber du möchtest das schon, dass sie es irgendwann erfahren? Na, irgendwann müssen sie es ja mal erfahren. Ja. Ich meine, es gibt Geschichten, wo Leute das 20 Jahre verheimlichen. Gut, ja. Aber ich sag mal so, mich nervt das dann immer, dieses Doppelleben, beziehungsweise mal zu sagen, ich gehe dahin und gehe dahin und dabei ist es ganz anders. Also. Mhm. Das ist nun mein Problemchen. Das ist schon ein ganz großes Problem. Also ein Problemchen würde ich das nicht nennen. Hast du denn schon mal so ein bisschen so vorgefühlt, was deine Eltern überhaupt über diesen Job der Hure denken? Also ich nehme mal an, sie werden nicht so begeistert. Also so von den Zwischenbemerkungen, die sie mal so gesagt haben. Ja, oder wie auch immer. Ich meine, auch meine Geschwister, die haben da eine ganz andere Haltung dazu. Also wenn ich dann öfters mal auch für privat jetzt mal so mit kurzem Mini-Kleid oder so, da fehlt ja bloß noch eine rote Handtasche oder so. Also da kommen dann schon die Bemerkungen. Machst du dich denn dann an deinem Arbeitsplatz richtig zurecht? Oder gehst du schon so richtig aufgebritzelt dann raus? Je nachdem. Also kommt immer drauf an, ob ich in der Wohnung arbeite oder zu Hausbesuchen gehe oder je nachdem, was gefragt wird. Wenn ich diskret komme ich natürlich ganz normal in Jeans, Pullover, ganz normal. Mhm. Und wenn natürlich jemand verlangt, weiß ich, in Leder, Lackleder, dann fahre ich auch so raus. Also das ist... Wobei das dann ja auch schon auffällig ist, ne? Wenn du in einer solchen Montur dann auch rausgehst. Ja, es ist schon auffällig. Aber ich sag mal so, wenn es die Leute so wollen, ich sag mal so, wenn es denen nicht ausmacht, dass in der Gegend vielleicht irgendwelche Bemerkungen kommen sollten oder so. Manche sind da ein bisschen eigenartig vom Geschmack her. Die Geschmäcker sind ja unterschiedlich. Ich habe so das Gefühl, dass du das eigentlich denen gerne mitteilen würdest wollen. Ja, ne? Es ist immer noch im Zweifel. Es ist ein Zweifel da. Andererseits überlege ich so gerade, wenn sie es, was natürlich, es gibt so viele Zufälle und Zusammenspiele, wenn sie es irgendwie anders rauskriegen, finde ich das noch viel schlimmer, als wenn du ihnen das in einer ruhigen Minute mal erzählst und sagst, so verdiene ich halt mein Geld. Ja, das wäre vielleicht auch zu bedenken, ja, das ist schon richtig. Aber du bist auf jeden Fall, du bist gerne Hure. Ja. Du bist gerne Hure. Und du hast auch vor, du bist jetzt erst 22 Jahre alt, dass du die nächsten Jahre... Ja, eigentlich schon, wenn es dazwischen kommt. Also wer gerne Hure ist, ich finde, der sollte auch zu seinem Job stehen. Und das ja, kann das auch sagen. Ist aber, wie gesagt, das Problem. Also, ja. Weil dann wäre wahrscheinlich das ganze familiäre Chaos und ich hätte irgendwo nie dann diesen Rückenhalt, was man ja eigentlich immer so ein bisschen von der Familie her hat. Also es sagt sich jetzt auch so leicht dahin, dann sagt das. Mir ist durchaus bewusst, was da für ein Rattenschwanz an Problemen dranhängt und dass man das so von heute auf morgen nicht machen kann, ist mir auch schon völlig klar. Aber andererseits ist natürlich auch zu sehen, wie viel Unbehagen dir das bereitet, wenn du das so verheimlichst alles. Und das musst du irgendwie abwägen. Du machst es ja schon einige Jahre auf der heimlichen Basis. Und ich könnte mir bei dir vorstellen, dass es irgendwie zunehmend unbehaglich wird, ne? Das, die Geheimniskrämerei. Ja, naja, das ist immer so, ich bin da immer noch wirklich im Zweifeln, was ich nun tun soll, ob ich sagen soll oder ob ich so weitermachen soll, weil irgendwann ist mir das schon klar, da muss ich sagen. Da musst du es sagen. Würden denn deine Eltern zu dir stehen, wie du sie einschätzt? Kann man schlecht einschätzen. Mhm. Also das ist auch noch dieser Generationskonflikt. Klar. Sagen wir mal so, also ich habe mir eigentlich immer überlegt, das dann erst zu sagen, wenn ich auf meine Eltern nicht mehr angewiesen bin, sag mal so. Aber bist du doch jetzt nicht mehr? Nee, bin ich jetzt auch nicht. Nee, das ist richtig. Aber wenn mir das so im Prinzip scheißegal ist, sag mal auf Deutsch. Ich kann mir fast auch denken, aus welcher Stadt du anrufst. Ja, wir werden das jetzt nicht weiter vertiefen. Ist jedenfalls eine große Stadt. Ja, die ist nicht zu übersehen, diese Stadt, ja. Liebe Sabine, Mensch, das guter Rat sehr teuer und guter Rat sehr schwierig. Man muss die familiären Verhältnisse auch richtig gut kennen, ne, um da einen vernünftigen Tipp zu geben. Ich kann es aber auch nicht so einschätzen. Ja, letztendlich bin ich auch immer dafür, dass man so von der Intuition und vom Herz her entscheiden soll. Und irgendwie höre ich das bei dir raus, dass du es eigentlich sagen möchtest. Vielleicht nicht gerade heute, vielleicht auch nicht nächsten Monat, aber vielleicht... Ja, in diesem Jahr. Die Gelegenheit gab es ja eigentlich schon, aber ich wollte nicht zu meinem Geburtstag. Nee, zum Geburtstag? Nein, es muss gerade nicht am Geburtstag und noch nicht gerade Weihnachten sein. Ja, aber man sieht sich ja nicht anders. Ja, das ist das Problem. Am Telefon lässt sich das schlecht sagen. Ja, ja. Also Sabine, such dann vielleicht doch mal einen günstigen Zeitpunkt aus. Vielleicht ganz im trauten Kreis wirklich nur mit den Eltern zusammen das zu besprechen. Dann könnt ihr in dem Kreis ja immer noch beraten, ob es weitergesagt werden soll, an die Geschwister zum Beispiel. Aber dass zumindest deine beiden Eltern schon mal informiert sind. Vielleicht kann ja jemand, wenn er das in einer Sendung hört, einen Tipp geben oder so. Das wäre schön, ja, genau. Wer in einer ähnlichen Situation mal war und da Erfahrung gesammelt hat, dann sollte er sich hier melden. Ja, das wäre nett. Viel Glück. Danke dir. Tschüss. Gut, tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich Frank. Frank ist 15. Hi. Hallo Frank. Na, wie geht's dir? Ja, mir geht's sehr gut. Ich finde, du solltest jetzt schlafen. Nee. Nee? Ich wollte mit dir reden. Ich habe schon mal angerufen. Du hast mit mir schon mal gesprochen? Ja. Ist das länger her? Voriges Jahr, am Tag, bevor du in Urlaub gefahren bist. Bevor ich in Urlaub gefahren bin. Jetzt werde ich ganz ernst. Warum? Weil ich glaube, dass du nicht so ein ganz normaler Frank bist. Ja, bin ich normal. Ich bin noch normal. Du bist ein ganz normaler Frank, aber es gibt auch noch viele andere Menschen. Ja. Du bist eine multiple Persönlichkeit. Ja, weißt du jetzt wieder? Ich weiß genau, wer du bist und ich erinnere mich auch sehr gut, dass wir beide uns schön unterhalten haben. Ja. Ja. Und du hast mir danach noch eine Karte geschrieben. Ich habe dir noch eine Karte geschrieben. Ich hoffe, dass du dich gefreut hast. Ich habe mich riesig gefreut. Ich habe dir dann auch noch einen Brief geschrieben. Den habe ich auch bekommen, ja. Vielen Dank. Und ein Gedicht war dabei. Ja, ich weiß, ja. Mhm. Frank, wir beide wissen das, was eine multiple Persönlichkeit ist. Mhm. Ich glaube, eine ganze Menge Leute, auch wenn wir uns schon mal unterhalten haben, wissen das nicht so ganz gut. Kannst du es mal so uns erklären nochmal? Habe ich doch schon. Na gut. Mach nochmal. Ich bin Frank und wir sind ganz viele. Mhm. Wir sind so fast 30. Und ihr lebt alle in einem Körper? Ja, in einem Körper. Und der Körper ist ein weiblicher Körper? Ja, habe ich dir doch schon gesagt. Ja, ich frage dich jetzt nur noch mal für die Leute, die das damals nicht gehört haben, weißt du? Mhm. Damit die auch Bescheid wissen und unser Gespräch auch verstehen können. Mhm. Also 30 Leute leben in dieser weiblichen Person. Ja. Ja. Wie alt ist denn die weibliche Person, der Körper? 38. 38. Mhm. Und wie lange lebt ihr alle schon in dieser Person? Schon lange. Schon lange? Mhm. Schon ganz lange. Und dann waren wir mal eine Zeit lang weg und dann waren wir in der Klinik und da hat die Therapeutin uns wieder alle rausgeholt. Ja. Mhm. Ungefähr 30 Leute, sagst du, ne? Mhm. Wie heißt denn die Person, in der ihr lebt, dieser weibliche Körper? Hat die einen Namen? Ja. Wie heißt die denn? Weißt du doch. Ich hab's vergessen. Das habe ich jetzt wirklich vergessen. Astrid. Astrid. Mhm. Jetzt fällt's mir auch wieder ein. Mhm. Ist ja auch schon eine ganze Weile her, dass wir uns unterhalten haben. Ja. Wie heißen denn die anderen so? Sag mir so ein paar Namen mal. Hab ich dir doch schon gesagt. Ach Junge, du musst es jetzt nochmal sagen. Dagmar. Und wie alt ist Dagmar? 7. Ja. Sebastian. Ja. Claudia. Wie alt ist der Sebastian? Sebastian ist 7. Auch 7, ja. Und die Claudia? Die ist 4. 4. Und gibt's auch ein bisschen ältere? Du bist nur 15? Dann gibt es die Maria, die ist 16. Mhm. Der Klaus, der ist 15. Mhm. Und die Rita, die war, wissen wir nicht, wie alt die ist. Ja. Kennst du denn die anderen Personen alle? Ja, sicher, habe ich dir doch erzählt. Kennen die dich auch alle? Ja. Ja. Ja. Und du weißt auch immer, was Dagmar so gemacht hat und was Dagmar denkt zum Beispiel? Nein. Das nicht? Das nicht. Mhm. Mhm. Wir können das ja so machen, wenn ich nicht will, dass einer das jetzt mitkriegt, dass ich jetzt mit dir rede, ne? Ja. Dann kriegen die das ja auch nicht mit. Mhm. Das kannst du so machen? Ja. Wie machst du das? Ich bin doch clever. Du bist clever, aber du hast irgendeinen Trick wahrscheinlich. Ja. Ne? Kannst du mir den erzählen? Das ist so einfach, dann mache ich die Klappe zu. So innerlich die Klappe zu und dann kriegen die anderen das nicht mit. Mhm. In deinem Personalausweis steht wahrscheinlich Astrid, ne? Ja. Astrid, 38 Jahre alt. Ja. Kann man sagen, dass das die Hauptperson ist? Ja, sicher. Das ist die Hauptperson. Mhm. Wie oft bist du denn dann im Leben präsent? Das kommt auf meine Laune an. Also ein paar Mal am Tag zum Beispiel? Ja. Kann passieren. Ja. Und oder manchmal auch einen ganzen Tag oder so. Ja. Und ist das dann so, dass plötzlich du nach oben kommst, sage ich jetzt mal, und die andere Person ist wieder weg? Ja. Kann, steht das. Und kann die andere Person sich dagegen wehren? Aber nicht bei mir. Du bist ein ziemlich starker Bursche. Ja. Bist du die stärkste Person innerhalb dieser 30 Wesen? Kann man so sagen, kann man so sagen. Also du gibst den Ton an. Ich geb den... Nee, nicht immer. Nicht immer. Wer ist denn die netteste Person von den 30? Außer dir natürlich jetzt. Die Dagmar. Die Dagmar? Mhm. Die ist 7 Jahre alt. Ja. Besteht die Möglichkeit, dass ich jetzt mit Dagmar mal rede? Kannst du die kommen lassen? Mhm. Kannst du irgendjemand anders kommen lassen? Die Maria. Die Maria, die ist 16, ne? Mhm. Dann lass doch Maria jetzt mal kommen. Du, weißt du was? Ich habe von den Dings wach gemacht, extra den Mann von Astrid, das, weil ich ja damals geglaubt, dass du glaubst mir nicht, weißt du noch? Ja, ich habe dir aber geglaubt. Mhm. Mhm. Und dann habe ich mit dem Tom heute gesprochen. Ja. Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich den wach, dass er mir das auch richtig glaubt. Ja. Mhm. Ja, dann lass doch mal die Maria kommen. Ja. Maria? Ja. Hallo? Du bist Maria? Ja. Du bist 16 Jahre alt? Ja. Hast du von Frank gerade was mitbekommen? Ja, habe ich. Hast du? Vorhin aber nicht. Er hatte mich einfach kommen lassen. Wie geht das denn, dieses kommen lassen? Ja, das geht. Nee, wie geht das? Wo warst du vorher? Das ist so ein System bei uns. Ich war weg. Du warst weg? Ja. Aber du kriegst das, ich frage dich jetzt, wahrscheinlich für dich ziemlich blöd, aber ich frage es, um dann, damit ich das verstehe oder ja, ja. viele andere auch verstehen. Du kriegst das alles mit, was dann mit der Person, die nach außen tritt, passiert. Nicht immer. Nicht immer. Nicht immer. Mhm. Der Frank hat vorhin gesagt, dass er alle Personen kennt. Ja. Kennst du auch alle Personen? Ich kenne alle, ja. Mhm. Wir kennen uns mittlerweile alle untereinander. Es ja. war mal eine Zeit, da kannten wir uns nicht. Mhm. Aber mittlerweile durch die Therapie und alles kennen wir uns. Mhm. Redet ihr miteinander? Ja. Ja. Wer ist die sympathischste Person? Ja, viele, ne? Mhm. Sind alle sympathisch. Wer ist denn? Ich denke mir, da sind auch welche bei, so Schlägertypen und so. Wer ist dein Schlägertyp? Ja, zum Beispiel ein Bernd. Wie alt ist Bernd? 12. 12, das ist noch ziemlich ja. klein. Mhm. Ja, und Frank war selber auch ein Schlägertyp, ne? Der mhm. ist hier mit dem Auto abgehauen, wir haben keinen Führerschein. Mhm. Wurde von der Polizei gepackt und so was alles. Wenn du jetzt schlecht über Frank sprichst, was passiert dann nachher? Das ist kein schlecht sprechen in dem Fall. Es ist die Wirklichkeit. Na, wenn du jetzt irgendwas sagen würdest über ihn, was ihm nicht so gut gefällt. Ja, dann habe ich ganz schlechte Karten. Was heißt denn das? Ja, dann werde ich zur Sau gemacht, auf Deutsch gesagt. Und wie wirst du dann zur Sau gemacht? Ja, mit Wörtern. Und dieses passiert alles im Gehirn von Astrid? Ja. Mhm. Ist Astrid die Hauptperson das von euch? Das ist die Hauptperson, mhm. Ja. Könnte Astrid jetzt auch mal kommen? Nee, sowas macht die nicht. Das macht die nicht? Nee, sowas macht die nicht. Warum macht die das nicht? Zu schüchtern. Das ist die schüchternste von uns allen, muss ich sagen. Mhm. Nee, sowas würde sie nicht machen. Was denkst du selbst denn über dieses Phänomen, dass du in einem Körper lebst mit vielen anderen Individuen in der Seele? Du bist dann auch schon 16 Jahre alt und kannst darüber nachdenken. Ja, ich muss sagen, ich bin von klein auf mitgewachsen, mhm. eine ganze Zeit. Dann habe ich ja meinen Mann kennengelernt, den habe ich dann geheiratet. Und davon wusste Astrid ungefähr nichts. Also du hast einen Mann, das ist aber nicht der Mann von der Hauptperson mhm. Astrid. Doch. Doch, das ist doch, der. Doch. Mhm. Das ist der. Mhm. Den habe ich geheiratet und ja, wir waren zusammen und dann habe ich sie mal kommen lassen und dann saßen wir zusammen auf der Couch zum Beispiel. Ja, und sie wusste nichts damit anzufangen und ist abgehauen. Mhm. Weg war sie. Machst du denn manchmal Sachen, die Astrid nicht machen möchte? Ja. Was denn zum Beispiel? Vieles. Ich mache vieles, was sie gar nicht machen würde. Sag mal ein Beispiel. Ja, was soll ich das sagen? Oder gibt es, ich frage dich noch anders, gibt es Sachen, von denen sie gar nichts weiß, was du machst? Ja, gibt es. Ja, sag mir da mal eine Sache. Zum Beispiel, der Frank fährt Roller. Mhm. Der hat sich einen Roller gekauft und die Astrid wusste davon nichts. Mhm. Ja, und dann haben sie sie kommen lassen, wie sie auf dem Roller gesessen hat. Die Astrid? Ja. Da war Astrid plötzlich auf einem Roller? Ja. Und sie wusste gar nicht, wie ihr geschah? Ja. Und ihr habt euch totgelacht? Oder, ja, so ungefähr. Oder der Frank fährt Auto, haut nachts ab, mhm. die hat keinen Führerschein, die wird von der Polizei angehalten und dann lässt er die Astrid kommen und die steht da und weiß von nichts. Tut euch dann die Astrid nicht leid? Ja. Hackt ihr denn zusammen solche Sachen aus? Nee, das war eine Einzelaktion von Frank, zum Beispiel mit das Auto fahren jetzt, mhm, ne? Ja. Das war, der wollte irgendwo hinfahren, hat das Auto genommen und ist abgehauen und dann hat die Polizei ihn angehalten. Mhm. Und dann wusste er sich keinen Rat, dann hat er die Astrid kommen lassen, ne? Findest du dieses Leben, was du führst, mit 30 anderen Charakteren in einem Leib, findest du das normal? Normal ist es nicht. Wie würdest du denn gerne leben? Ich muss sagen, seit das rauskam mit der Krankheit, war ich vorher immer viel da. Mhm. Und dann konnte ich so leben, wie ich wollte. Mhm. Und seit das Krankheitsbild da ist, kann ich nicht mehr so leben, wie ich will. Mhm. Weil die anderen auch ein Recht auf Leben haben. Das heißt, es war für dich vorher besser sogar. Ja, war besser. Ja. Gibt es eigentlich eine Therapie oder eine Heilung? Eine Heilung, meine ich, eine Heilung. Heilung gibt es ja. Und würde das bedeuten, dass irgendwann nur noch eine Person in Astrid, im Körper von Astrid lebt? Wir wollen das so machen, dass die Heilung so aussieht, dass zum Beispiel Frank und ich da bleiben. Und die anderen verschwinden? Die verschwinden dann. Mhm. Nun haben wir schon von vielen anderen Personen gehört. Zum Beispiel gibt es ja die vierjährige Claudia. Ja. Könntest du die vierjährige Claudia jetzt mal kommen lassen? Nee, die sind ängstlich. Die ist ängstlich? Ja, alle sind ängstlich. Oder den Bernd, das ist ein Rabauke, der ist 12 Jahre. Auch nicht. So was machen die nicht. Hast du einen Vorschlag, wen du noch hättest, wen du kommen lassen könntest? Nee, im Moment gar nichts. Und vor allem pennen schon viele, ne? Und Klaus auch nicht, der 15-Jährige? Nee. Mhm. Dann gib mir den, kann ich den Frank denn noch mal, kannst du den Frank noch mal kommen ja, lassen? Ja, das ist kein Problem. Ja. Hi. Frank. Ja. Ja. Hast du alles so mitgehört gerade? War das okay, was sie erzählt hat? Ja. Aber du machst ja schlimme Sachen da mit der Astrid. Warum? Naja, mit dem Autofahren zum Beispiel. Das war ja nur einmal. Naja, aber es hätte ja schlimm enden können. Ich kann nur Auto fahren. Du kannst Auto fahren? Ja, sehr. Jetzt will ich dich auch fragen, was ich Maria gerade gefragt habe. Gibt es Sachen, die du tust, abgesehen von den Beispielen, die wir gerade gehört haben, die Astrid nie machen würde? Ja, vieles. Mhm. Fußball spielen, ins Stadion gehen. Mhm. Oder was noch? Ja, so Roller fahren, so richtig, ne? Mhm. Wo ich noch von schwärme, ist nur richtige Kawasaki oder Honda, ne? Das heißt, du gehst öfters mal in Fußballstadion? Ja. Und im Körper allerdings von Astrid dann? Ja. Und Astrid weiß davon aber nichts? Manchmal sag ich, oder manchmal sag ich es auch nicht, ne? Mhm. Oder dann gehe ich Rollerskater fahren. Mhm. Und dann sagt immer, der Detlef sagt dann immer, mach nicht so Mist oder so, ne? Wer ist denn Detlef? Oh, hab ich dir doch vorhin gesagt. Nee, Detlef hast du nicht genannt. Jawohl. Das ist von der Astrid, der Mann. Ja, wie alt ist der? Der ist schon alt, 42. 42? Ist der ein bisschen älter? Könntest du Detlef auch mal kommen lassen? Der sitzt hier. Kann der mal kommen? Na, der ist nicht in unser Körper, ne? Ach, das ist der Mann von Astrid. Ja, hab ich doch gesagt. Ah, so, jetzt ist es so viel, bei so vielen Namen kommt man schon durcheinander. Ja, ganz schön, ne? Ist Astrid ja ein weiblicher Körper. Mhm. Ihr lebt in einem weiblichen Körper. Du bist ein Junge. Mhm. Was für ein Gefühl hast du denn jetzt zu dem Ehemann, also eben zu Das ist mein Kumpel. Das ist dein Kumpel. Ja, das ist mein bester Freund. Wenn Astrid mit Detlef schläft, wie empfindest du das denn dann? Du meinst Bumsen? Meine ich. Habe ich mal zugeguckt und dann gucke ich aber auch weg. Und der Detlef sitzt im Moment auch bei dir? Ja, den habe ich extra wach gemacht. Ja? Kannst du mir den Detlef mal eben geben? Ja? Kann ich machen. Mach mal, Frank. Ja? Wir reden gleich nochmal ganz kurz. Ja, gut. Ja, hallo. Ja, hallo Detlef. Du bist der Ehemann von Astrid. Ja. Ich glaube, das, was wir gerade gehört haben, hat uns alle unglaublich beeindruckt. Ich glaube, das kann niemand auf der Welt letztendlich nachvollziehen, der nicht in einer solchen Situation lebt. Das sehe ich genauso, ja. Wie kommst du damit denn klar? Also ich denke mir, es war eine Zeit lang sehr, sehr schwierig. Zu dem Zeitpunkt, als ich also davon erfahren habe, habe ich gedacht, es bricht eine Welt zusammen. Also, wir müssen uns das nochmal klar machen. Du sitzt deiner Frau Astrid gegenüber. Ja. Und diese Frau Astrid hat gerade mit der Stimme eines 15-jährigen Jungen gesprochen. Ja. Und auch mit dem Charakter eines 15-jährigen Jungen. Was geht denn da in dir vor? Ja, das war zu Beginn sehr, sehr schwierig. Wir müssen, wir mussten also ganz, ganz schwer uns zusammenreißen, um mit der Situation überhaupt klarzukommen. Mhm. Wir haben also auch zwei Kinder, eine 18-jährige und eine 13-jährige Tochter, die natürlich auch mit dieser Situation täglich umgehen. Mhm. Und es war für uns drei, also für uns vier ja eigentlich, denn Astrid hat ja wahrscheinlich am meisten darunter zu leiden, als sie davon erfuhr. Wie lange hat sie denn diese Krankheit schon? Also diese Krankheit hat sie wahrscheinlich schon ihr Leben lang. Es gibt also eine Persönlichkeit im Krabbelalter. Mhm. Und sie weiß es, also sie ist an die Öffentlichkeit getreten, sag ich jetzt mal so. Als ihr, etwa 4 Jahren. Vor 4 Jahren. Als ihr beide zusammengekommen seid, das muss dann auch schon eine ganze Weile her sein. Ja. War das damals auch schon akut? Wusstest du darum? Nee. Ich weiß aber mittlerweile viele Situationen, wo mir jetzt ganz klar ist, dass ich mit einer anderen Persönlichkeit zu tun hatte. Mhm. Als du das dann erfahren hast oder richtig auch von einem Arzt oder einem Therapeuten erklärt bekommen hast, dass deine Frau eine multiple Persönlichkeit ist, hat die Liebe dann nicht Schaden genommen? Weil du weißt doch gar nicht, wen du lieben sollst. Das ist sicherlich ein Problem. Schaden genommen will ich nicht sagen. Ich denke mir, dadurch ist die Beziehung zu den einzelnen Persönlichkeiten, ganz speziell zu Astrid, wesentlich intensiver geworden. Mhm. Mhm. Weil vieles auch, was in den Jahren, bevor wir es eben wussten, so passierte, waren einfach Sachen, wo eben diese Persönlichkeiten mit ganz unterschiedlichen Charakteren aufgetreten sind. Und du dir gar keinen Reim drauf machen konntest. Richtig. Und mittlerweile ist es eben so, dass man sich eben an viele Situationen erinnern kann und auch ganz genau zuordnen kann, welche Persönlichkeit denn damals vor da war. Ja, das klingt so theoretisch sehr, sehr nachvollziehbar und auch okay, aber wie kommst du damit klar? Ich glaube, ich sag's jetzt mal ganz salopp, ich glaube, ich würde völlig jeck in der Birne. Ich wüsste ständig gar nicht, wie ich darauf... Du musst dir dann zu jeder einzelnen Person auch eine andere Beziehung aufbauen. Ja. Also es war und ist auch heute noch schwierig, obwohl heute die Situation, ich sage immer, wenn man tagtäglich mit dem Chaos lebt, wird der Chaos beherrschbar. Wenn du zum Beispiel, wir haben jetzt Frank neben dir sitzen wahrscheinlich noch. Ja. Wenn du aber jetzt mit deiner eigentlich von dir geheirateten Frau Astrid etwas besprechen möchtest, kannst du dann sagen, jetzt lass mal Astrid kommen? Ja. Die Macht hast du. Ich kann es sagen, aber ob ich dann mit Erfolg habe, ist dann die zweite Frage. Ach so, also ich muss schon vehement auftreten und muss die Persönlichkeit, die da ist, schon teilweise auch mit Druck behandeln, dass sie also bereit ist, wegzugehen. Ne? Aber nochmal gefragt, die Hauptpersönlichkeit, die du liebst und deine Frau, das ist Astrid, ja? Das ist Astrid, obwohl, du hast ja eben schon mit Maria gesprochen, eigentlich habe ich ja damals Maria kennengelernt, ne? Und hab eigentlich auch... Das war meine Frage, damals, als ich euch kennengelernt habe. Wer war da dominant, sage ich jetzt mal? War das Maria. Das war Maria. Aber Maria war ein Kind in der Zeit, wenn sie jetzt erst 16 ist. Nee, sie ist ja... wir haben uns kennengelernt, da war Astrid und der Körper also 16. Ach so. Maria war damals eben auch 16 und die blieb eben... Die bleibt 16. ...zu dem Zeitpunkt anstehen. Diese anderen Persönlichkeiten innerhalb deiner Frau altern nicht? Die altern nicht, nein. Also Frank wird immer 15 Jahre alt bleiben? Ja. Mhm. Wie oft ist denn so im normalen Tagesverlauf Astrid die Hauptperson? Unterschiedlich. Da kommt eine Situation drauf an. Wir haben so Tage, da ist Astrid gar nicht da. Mhm. Wir haben Tage, da ist sie eben 24 Stunden da. Das kommt immer noch an, was gerade so abgeht. Ne? Das ist noch was ganz Profanes. Wie könnt ihr in eurer Familie denn einen Urlaub planen? Du musst es ja mit allen 30 dann besprechen. Ja, klar. Obwohl man da so sagen muss, das plant man dann so mit 3, 4 Persönlichkeiten, die also so die Dominanz in dieser ganzen Geschichte haben. Also man kann nicht mit 30 Leuten den Urlaub planen, weil ja auch unterschiedliche Interessen da sind. Das macht man dann einfach mit 3, 4 Leuten. Und da könnt ihr euch einigen. Ja. Jetzt gibt es ganz intime Situationen. Wir haben es gerade schon kurz angesprochen. Du schläfst mit deiner Frau Astrid. Ja. Währenddessen kommt... Ich sage jetzt mal... Persönlichkeitswechsel. Ja, es kommt die vierjährige Claudia. Was passiert denn dann? Ja, dann stehe ich erstmal da und habe im Grunde genommen dann schlafe dann mit einer Vierjährigen. Kannst du das dann? Ja, es ist für mich auch immer eine Situation, weil die Persönlichkeiten, die dann kommen, teilweise die Situation vorher gar nicht wahrgenommen haben. Ja gut, aber dann nimmt die Vierjährige... Da rein, in die Situation und erleben mich also im Grunde genommen genauso wie damals ihre Situation, als sie entstanden sind, als bösen, gewalttuenden Mann. Mhm. So haben die dich wahrgenommen, als sie entstanden sind? Also die vierjährige Claudia zum Beispiel? Nein, die multiple Persönlichkeit ist ja entstanden durch Missbrauch. Also Astrid ist in ihrer Jugend missbraucht worden. Mhm. Das ist die Ursache, das kann man so sagen. Ursache. Ist das die Ursache immer bei einer multiplen Persönlichkeit? zu 90%. Es gibt also auch, oder zu 80%. Es gibt also auch, ja, dieses Krankheitsbild ist also wohl ursprünglich in den USA entdeckt worden und damals gab es eben doch viele ehemalige Vietnam-Soldaten, die ja auch grausame Sachen erlebt haben, das ganze Dörfer vergewaltigt wurden, umgebracht wurden und so, und da haben sich auch Seelen gespaltet, ne? Also diese Leute gibt es auch, aber es sind eben 80-90% wahrscheinlich sind eben Menschen, die missbraucht wurden. Es klingt so unglaublich, was du erzählst. Und so unnachvollziehbar, dass ich dich doch nochmal und noch klarer nochmal fragen möchte, woher nimmst du die Energie, die Motivation, die Kraft, mit einer solchen Frau zu leben, die so eine, die eine solche Krankheit hat? Also ich denke mir, es hat sicherlich was mit Liebe zu tun. Mit Zusammengehörigkeitsgefühlen, mit ja, einfach zu ihr halten wollen. Mhm. Und das macht einen ja, in der Situation so stark, wie man gerade sein will. Ne? Mhm. Es gibt natürlich Situationen, die habe ich vor anderthalb Jahren zum Beispiel erlebt, dass ich selber krank werde, dass ich somatische Erscheinungsbilder habe, die aus der Psyche heraus entstehen. Mhm. Zum Beispiel Herzrasen oder so, die aber dann organisch nicht begründet, nicht zu begründen sind. Also wen wundert das? Wen die einfach aus so einer Situation heraus entstehen, wenn da besonders viel Stress ist. Ich muss jetzt nochmal auf die Frage zurückkommen, die ich dir gerade gestellt habe. Wir sind da so ein bisschen weggekommen davon. Es gibt einen Persönlichkeitswechsel, während du mit deiner Frau schläfst. Es kommt die vierjährige Claudia und du merkst das dann auch. Hörst du dann wirklich nicht auf oder machst du ganz normal weiter, als wäre es Astrid? Nein, das geht ja gar nicht. Weil es eine ganz andere Situation ist. Du musst dir vorstellen, du hast jetzt du hast jetzt Geschlechtsverkehr mit einem Partner, der gleich alt ist, der die gleichen Interessen hat. Mhm. Und plötzlich von einer Sekunde zur anderen ist ein Kind neben dir im Bett. Mhm. Ein vierjähriges Kind, weil du gerade Claudia noch als Beispiel genommen hast. Du kannst da nicht so weitermachen, das geht gar nicht. Sprichst du mit deiner Hauptperson, also mit Astrid, sprichst du mit ihr sehr oft über ihre Krankheit und über all das, was da bei euch und in ihr abgeht? Ja, das gehört einfach auch dazu, weil bis vor kurzem auch, also bis vor einem halben Jahr oder so, Astrid gar nicht die Fähigkeit hatte, von innen nach außen zu gucken. Und sie will natürlich, würdest du auch wollen, wenn du weißt, dass irgendwas außerhalb passiert, was du nicht beeinflussen kannst und nicht dirigieren kannst, möchtest du zumindest wissen, was da passiert. Und das ist eben dann... Das habe ich nicht richtig verstanden. Du sagst, sie konnte nicht von innen nach außen gucken. Was heißt das? Ja, sie konnte also als Persönlichkeit nicht beobachten, was die anderen Persönlichkeiten machen. Ah ja, aber das kann sie mittlerweile. Das kann sie mittlerweile, ja. Das, was Frank oder Maria zum Beispiel, solange wie ich die Geschichte kenne, also konnten, ne? Konnte Astrid also nie... Und jetzt kann das eben seit einem halben Jahr. Und bis dahin haben wir natürlich ständig auch darüber gesprochen, was passiert ist. Ne? So quasi so ein Rückblick des Tages oder der Stunden. Ne? Jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt Kinder. Ja. Ne? Die sind schon recht erwachsen, recht groß. Ja, 18 und 13. Genau, 18. Mhm. Ja. Die sind ja nun beide da mit aufgewachsen mit diesem Phänomen. Ja, bekannt ist denen eben auch seit 4 Jahren. Ne? Seit 4 Jahren. Wie kann man denn dieses jetzt Kindern vermitteln? Das ist doch fast unmöglich. Also die Kleine zum Beispiel geht da also ganz spontan mit um. Die akzeptiert also auch, die hat also die Fähigkeit entwickelt, die Persönlichkeiten so zu akzeptieren, wie sie ist. Es kommt eine Situation, die man sich also auch als Außenstehender überhaupt nicht vorstellen kann, dass sie mit ihrer Mutter zum Beispiel im Sandkasten Förmchen spielt und so. Ne? Genau, also nicht in der Mutter-Kind-Rolle, wie es eben auch gemacht wird, sondern von Kind zu Kind. Dann, dann kommt eine Persönlichkeit in Astrid hoch, die ähnlich alt ist und ähnlich Interessen hat. Und dann spielen die wie zwei Kinder zusammen. Ne? Was wünschst du dir? Was wünschst du dir für deine Frau Astrid? Was wünsche ich mir? Dass dieses Chaos beherrschbar wird und dass sie als Hauptpersönlichkeit ja, sag ich mal, einen großen Teil der anderen Persönlichkeit integrieren kann. Also du würdest dir schon wünschen, wenn es letztendlich sogar vielleicht auf sie allein hinauslaufen würde? Ich glaube nicht, dass das ist, was Astrid möchte. Und das, denke ich mir, ist so das Maßgebliche. Ne? Wie gesagt, mit dem Chaos kann man leben, wenn zum Beispiel Frank, Maria, Astrid, Dagmar, so als 4 Beispiele jetzt, wenn die übrig bleiben, dann kann man damit hervorragend leben. Wenn die bereit sind, die Situation so zu nehmen, wie sie ist, und zu akzeptieren, dass es Situationen gibt, wo eben die eine Persönlichkeit da sein muss und es eben keine andere Möglichkeit gibt. Also deswegen, ich habe auch keine Probleme drin, so zu leben. Ne? Also ich habe wirklich, muss ich ganz, ganz klar sagen, höchsten Respekt für den, was du da machst und dass du weiter, selbst mit dieser extremen Belastung, deine Frau oder die Wesenhaftigkeit deiner Frau, sagen wir es so, so lieben kannst, finde ich ausgesprochen. Also ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige. Es gibt also mehrere Persönlichkeiten, die noch mit ihrem Partner zusammenleben. Und es ist also nicht nur eine Person, die das kann, es sind also mehrere Personen, die das können. Ihr seid auch ständig in einer psychotherapeutischen Behandlung. Sie sind oder waren eigentlich in therapeutischer Behandlung, das hat so ein bisschen nachgelassen. Situationsbedingt eben. Ja, lieber Detlef, jetzt würde ich ganz gerne zum Schluss nochmal kurz den Frank haben und bei dir bedanke ich mich sehr herzlich und wünsche dir und eurer Familie und Astrid, sag es ihr bitte, alles, alles Gute. Herzlichen Dank. Tschüss. Dir auch alles Tschüss. Gute. Danke. Hi. Ja, Frank, ich habe jetzt gerade mit Detlef lang gesprochen, hast du mitbekommen? Ja. Ich wollte mich bei dir auch nochmal bedanken, dass du nochmal angerufen hast. Ja. Und wollte mich im Nachhinein auch nochmal entschuldigen, falls damals der Eindruck entstanden sein sollte, dass ich dir nicht glaube. Dem war nicht kam so. Kam mir so vor. Ja, habe ich der Annette dann noch gesagt am Telefon. Der Psychologin. Aber du musst es verstehen, dass es für die meisten Menschen sehr unglaubwürdig erstmal klingt. Mhm. Und man muss eine ganze Menge Fragen und Hintergrundinformationen haben. Wird Astrid jetzt in deiner Person jetzt schlafen gehen oder wie geht das? Die pennt. Die pennt. Und wann gehst du pennen? Ich gucke immer Domi. Du guckst immer Domi. Und dann kriege ich immer mit dem Detlef Theater, weil ich so lange aufbleibe. Ja. Lieber Frank, ich habe gerade dem Detlef gesagt, er soll Astrid grüßen, das kannst du ja auch. Ne? Ja. Und sag ja auch alles Gute von mir. Und dass ihr alle so klarkommt, wie ihr das am liebsten möchtet. Dass ihr, dass es euch allen gut geht. Und dass es Astrid vor allen Dingen gut geht. Ist die Annette heute da? Die Annette ist heute nicht da, ne? Aber der Peter ist da. Nee, das bestellst du der Annette ganz liebe Grüße von mir? Das werde ich machen, ja. Ich schreibe sie auch mal wieder. Das mach mal, da freue ich mich sehr. Wirklich Ehrenwort, freue ich mich sehr. Ich schreibe dir ein Gedicht. Das ist schön. Lieber Frank, mach's gut. Ja. Und gut, dass du nochmal angerufen hast. Tschüss. Tschüss. Oh, ihr Lieben, jetzt glaube ich, brauchen wir mal eine dicke Pause. Das war ein Gespräch für diese Sendung ausgesprochen ungewöhnlich von 28 Minuten. Wir haben jetzt 1.38 Uhr und jetzt machen wir mal radikal 2 Minuten Musikpause. Und 55 Sekunden. Hier ist das Talkradio Domian vom WDR, von Radio 1 Live und dem WDR Fernsehen. Heute mit einer ganz offenen Sendung. Und ihr könnt euch ganz einfach bei mir melden, wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten. Über welches Thema auch immer. Telefonnummer 0180-5678-111. Morgen kann ich Ihnen jetzt sieht sich euch schon, kann ich euch auch schon mal sagen. Morgen heißt unser Thema, ich lebe auf Kosten anderer. Und in der Nacht von Freitag auf Samstag ist der 1Live-Freundeskreis in der Live-Music Hall in Köln. Und dort steht ein Domian-Bild-Telefon. Und wer Lust hat, sich per Bildtelefon mit mir zu unterhalten, der sollte nach Köln kommen, in der Nacht von Freitag auf Samstag in die Live-Music-Hall. Und dann können wir telefonieren und uns auch sehen. Kathi, 20 Jahre. Hallo Domian. Ja, Kathi, jetzt hast du lange warten müssen. Ja, das ist nicht so schlimm. Hallo. Ja, ich möchte eigentlich nur erzählen, dass ich im Moment also super, super glücklich bin und mein Glück aber leider nur mit zwei weiteren Personen teilen kann. Nur mit zwei weiteren Personen teilen kannst. Genau. Und zwar liebe ich, also ich bin tierisch verknallt in eine Frau und wir schaffen es aber beide nicht, halt uns zu outen. Das ist das Problem. Wir sind also schon seit über fast zweieinhalb Jahre zusammen. Ach, ihr seid richtig zusammen? Ja, wir sind richtig zusammen. Mhm. Wer weiß denn jetzt noch von dem Glück? Also nur unsere beiden besten Freunde Die wissen das. Die beiden besten Freunde. Genau. Hattest du denn vorher eine lesbische Beziehung? Nee, überhaupt nicht. Also ich hätte das auch nie irgendwie gedacht oder erwartet, dass ich überhaupt jemals eine Frau küssen könnte oder halt überhaupt eine Beziehung mit der haben könnte. Mhm. Das kam also alles ganz überraschend. Aber so nach außen hin spielst du die saubere Hete, ja, so, wie man so sagt. So ungefähr, genau. Ja, und die Freundin von dir, ist die offen lesbisch oder auch eher? Nee, also auch nicht. Auch nicht. Also ja, Mädels, Mensch. Jetzt muss ich aber schimpfen. Jetzt ist aber höchste Zeit, dass ihr mal rausgeht. Ja, das ist gar nicht so einfach. Doch, das ist einfach. Man muss es nur tun. Ja, das sagst du so. Ja. Wo liegt das Problem? Wir lösen das jetzt heute Abend hier. Ja, ich weiß auch nicht. Ich hatte einfach nur vielleicht die Angst vor den anderen, vor der Reaktion der anderen. Pfeif auf die anderen. Ja, lieb deine Frau. Ja, das haben wir uns auch halt immer gesagt, von wegen Meinungen von den anderen ist egal und so, aber das erstmal zu sagen. Wie ist das denn so familiär? Lebst du noch zu Hause? Nee. Ich wohne bei ihr heimlich. Ach so, so eng ist es schon. Ja, wir sind also von dem ersten Tag eigentlich, kann man sagen, wohnen wir schon zusammen. Ihr seid ein ganz großes Liebespaar. Total. Mein Gott, wie traurig. Und ihr geht auf der Straße immer schön Meter auseinander. Genau. Ihr packt euch nicht an in der schönen Frühlingssonne und ja, gar nichts. Ja, schon mal. Also überkommt uns dann mal oder mich oder sie und dann küsse ich sie halt mal oder ich muss einfach sagen, dass ich sie tierisch lieb habe oder ich muss sie einfach mal in den Arm nehmen. Das geht jetzt, wir sagen es nochmal, das geht jetzt wie lange? Fast zweieinhalb Jahre. Fast zweieinhalb Jahre. Jetzt sag mir bitte, vor welcher Reaktion konkret du Angst hast, von welchen Leuten? Ja, vor den Freunden halt, die wir halt haben oder sagen wir mal eher so die Bekannten, die man halt so kennt. Ne? Ja, was ist mit den Eltern? Hast du da auch Angst vor? Weniger. Also meine Mutter, die hat auch schon öfters gesagt, so Andeutungen gemacht von wegen, ja, eine Frau zu lieben ist ja nicht so schlimm und so. Also die Türen stehen auf. Bitte? Die Türen stehen weit offen, was die Eltern da anbelangt oder deine Mutter angeht. Ja, okay, also sie, so habe ich mir auch schon vorgenommen, sie ist also jetzt auch bald dran. Da habe ich mir schon fest vorgenommen, ihr das jetzt auch in Kürze zu sagen. Ja, also Kathi, ich muss euch jetzt mal richtig in den Hintern treten von hier aus. Ja. Aber das wird jetzt höchste Eisenbahn. Nach zweieinhalb Jahren großer Liebe zu einer Frau muss das raus. Wenn die Freunde darauf mies reagieren, sind es die falschen Freunde. Ich gehe mal davon aus, dass sie gar nicht mies reagieren werden. Wo wohnt ihr denn? Wohnt ihr in der letzten Walachei, wo man noch nie das Wort lesbisch gehört hat? Wir wohnen in Mülheim. Ja, das ist doch okay. Ja, da leben doch offene und tolerante Menschen. Nee, du, das sag mal nicht so. Also, bei uns ist es eigentlich ziemlich selten, sag ich mal, dass man irgendwie in der Stadt irgendwie Homosexuelle halt rumlaufen sieht, Arm in Arm oder Hand in Hand. Also das ist für uns total selten irgendwie. Mülheim an der Ruhr, ne? Genau. Also im Ruhrgebiet. Genau. Da gibt es schon auch noch so 20, 30 Schwul und Lesben, also denke ich schon. Also, ja, okay. So selten wird es dann nicht sein. Ich glaube, die Angst brauchst du dir gar nicht machen. Und was meinst du, was für ein wunderbarer Befreiungsschlag das ist, wenn ihr ganz normal und offensiv euch lebt und eure Liebe auch zeigt? Ja, das werden wir uns auch vornehmen. Und zwar spätestens nächstes Jahr werden wir nämlich dann nach Köln ziehen, weil wir halt... Köln? Ja. Ja. Wir werden euch mit Lobpreisungen empfangen, mit Jubel empfangen. das ist sehr lieb. Ja. Ja, einfach nur so, wir sind ja öfter schon da gewesen, CSD sind wir auch dieses Jahr da gewesen, das war einfach super, ja. Auch so von den ganzen Leuten. Geht ihr beiden Herzchen dann schon mal lesbisch, wenigstens lesbisch aus? Irgendwo mal in eine lesbische Disco in Köln? Ja, das ist selten eigentlich, weil wir eigentlich selten so die Gelegenheit haben, da irgendwie so hinzufahren. Mhm. Ich meine, wir sind zwar auch schon mal öfters so Wochenende in Köln gewesen, aber nicht halt so in diesen Kneipen. Also ich würde sagen, wenn du schon die Bedenken hast, vielleicht sind die ja begründet, schockiert Mülheim mit eurer Liebe und dann lasst Mülheim hinter euch und kommt hier zu uns nach Köln. Hier sind fast alle schwul und lesbisch. So schnell wie möglich. So schnell. Auf jeden Fall. Also ich hoffe, da kommt was jetzt in die Gänge bei euch. Ja, auf jeden Fall. Es gibt keinen Grund, es zu verschweigen. Basta. Ja gut. Keine Widerrede. Machen wir so. Alles Gute. Danke dir. Ciao. Tschüss. Jetzt ist Frank dran. Frank ist 29. Ja. Hallo. Hallo Frank. Niemand hat bisher heute mein T-Shirt gelobt. Ja, ich kann es jetzt im Moment auch nicht sehen. Es ist wunderbar. Es ist ein Simpson. Ich bin ja Simpson-Fan. Und dieses wunderschöne T-Shirt hat mir heute meine Freundin Hella von Sinnen und meine Freundin Cornelia Scheel geschenkt. Ist das nicht nett? Herrlich. Klar. Jetzt zu dir. Ja, erstmal nochmal kurz zur Kati. Ja. Etwa 20% der gesamten Menschheit ist bi- oder homosexuell, also es ist nichts Ungewöhnliches. Ja, ich wundere mich auch, dass sie da so zögerlich ist, die Arme. Ja, es gibt zum Beispiel eine Diskothek, wo sie hingehen kann, in Mönchengladbach, Gießenkirchen, Domage heißt die, da sind, man zum Beispiel hingehen. Also ich selbst bin jetzt heterosexuell. Ich dachte, du wärst lesbisch und kennst dich aus. Nein, aber... Ja doch, aber du bist ja auch lesbisch. Viele Clubs und so, also auch hier in Gelsenkirchen, wo ich eigentlich... Bestimmt, ja. Dann wollte ich dir jetzt erstmal ein kurzes Kompliment machen für dein erstes Gespräch. Mit der multiplen Persönlichkeit. Ja genau, weil die Fragen, die fand ich sehr gut, die du gestellt hast. Also es war ein sehr interessantes Gespräch. Übrigens nebenbei bemerkt, als Astrid das erste Mal angerufen hat, habe ich ihr das auch schon abgenommen. Mhm. Ja, da warst du auch Frank. Ne? Ja, kannst du dich erinnern an die Sendung? Ja, ich kann mich daran erinnern. Das ist ja interessant, das ist nur sehr lange her. Es ist über ein Jahr her. Ne? Ja, ja. Über ein Jahr. Ich weiß, dass ich es hoch beeindruckend damals fand. Das ist über ein Jahr her, kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Ich denke, das ist ein paar Monate. Ja, da geht schnell um. Ne? Ja. Ich rufe aber an aus einem anderen Grund, und zwar wegen der jetzt bevorstehenden Bundestagswahl. Ja. Also ich finde es ziemlich schlecht, dass man immer nur eine bestimmte Partei wählen kann und dass man also immer praktisch das kleinste Übel wählen muss. Ne? Mhm. Also ich fände es wirklich besser, wenn noch zusätzlich, also Parteien müssen sein, das verstehe ich schon, sonst läuft vielleicht gar nichts. Aber zusätzlich sollte es viel mehr Volksabstimmungen geben. Mhm. Und zwar würde ich sagen, wenn man also, sagen wir mal, ein Beispiel jetzt, Atomkraftwerke ja oder nein. Mhm. Viele Leute sind dafür und es gibt viele Leute, die sind dagegen. Ich bin zum Beispiel dagegen, weil es einfach zu gefährlich ist. Mhm. Aber man kriegt bestimmt 10 Punkte zusammen, Pro-Punkte und 10 Kontrapunkte. Mhm. Ja, also man muss das eben auch beschränken, ja, damit eben nicht so eine damit Volksdemagogen nichts machen können und so, weil deswegen ist das ja in Deutschland nicht. Kann man das ja beschränken. Ne? Das Problem bei vielen Volksabstimmungen ist ja das Gegenargument, dass es die letztendlich die Aktionsmöglichkeiten der Politik lähmt. Ne, dass zu viel abgestimmt wird und es letztendlich gar nicht zu einer wirklich für das Land, für die Gesellschaft förderlichen Entwicklung kommt. Ja, man muss ja nicht so viel abstimmen, man kann das ja, was weiß ich, zwei Jahre oder so machen. Großes eben nur bei ganz wichtigen Themen halt. Ne? So, jetzt haben wir das Problem oder das Thema Todesstrafe. Da auch eine Volksabstimmung? Ja, das ist jetzt normalerweise ja. Weißt du... Konsequent jetzt, gedacht, jetzt ja. Auf. Jetzt sagen wir mal beispielsweise, bleiben wir mal bei dem normalen, also bei dem harmloseren Thema, obwohl das ja schon schlimm genug, Atomkraftwerk. Nehmen wir mal an, jetzt würde 51%, sag ich mal, dagegen stimmen. Mhm. Dann müssen die ja irgendwie innerhalb von bestimmten Zeitraum, natürlich alles muss vernünftig ablaufen, also wie es eben möglich ist, vom Netz. Mhm. Nehmen wir mal an, das haut nicht hin. Und die Leute merken, es war mit Atomkraftwerken besser, weil sie meinetwegen, weil der Strom billiger war oder so. Mhm. Kurzfristig ist er dann wesentlich teurer danach, das kann man sich ja vorstellen. Mhm. Dann muss man eben nochmal die Gelegenheit haben, das zu revidieren. Mhm. Ja, dass man dann also sagt, nach einem bestimmten Zeitraum kommt nochmal eine Nachabstimmung. Ja? Aber wer entscheidet darüber, was zur Abstimmung gestellt wird? Wird radikal alles zur Abstimmung gestellt, was Thema, gesellschaftliches Thema ist? Also wir bleiben mal bei der Todesstrafe. Wir wollen alle die Todesstrafe nicht. Nee, möchte ich auch und nicht. Dann, ja, aber das, ich würde mal fast garantieren, vor allen Dingen, wenn wieder eine schlimme Kinderschändung öffentlich wird, dass die große Mehrheit der Befragten für eine Todesstrafe ist. Ja, jetzt aber so, Domian. Ich habe ja gesagt, man muss ja auch wieder zurück abstimmen können. Ja, aber das ist genau das Problem. Du kannst nicht einmal so abstimmen und ein Jahr später wieder so abstimmen. Einerseits hast du recht, aber es gibt ja Pro-Punkte und Kontrapunkte. Mhm. Und ich glaube nicht, dass sagen wir mal, die Bevölkerung so dumm ist, dass sie das nicht auseinanderhalten könnte. Wenn also die Pro-Argumente überzeugend genug für irgendeine Sache sind, dann wird wahrscheinlich auch die Mehrheit Pro wählen. Wenn das aber die Kontrapunkte überwiegen, dann wird man wahrscheinlich auch das andere wählen. Aber es wäre eine Wahl, es wäre echte Demokratie, ob es verkehrt ist oder richtig ist. Aber es ist eine Wahl, verstehst du? Wir können ja jetzt, haben wir jetzt auch die Möglichkeit, was Verkehrtes zu wählen. Das ist also, ja genau das Gleiche, eine verkehrte Partei zu wählen. Im Prinzip gebe ich dir recht, aber ich bin nicht dafür, dass es zu sehr ausgewalzt wird, ja. Und ich finde, es gibt schon viele Themenkomplexe, wo es gut ist, wenn sich Fachleute beschäftigen. Und ich möchte auch nicht, dass so etwas missbraucht wird. Also das Thema Todesstrafe ist für mich wirklich so ein gutes Beispiel, wo ich denke, oh, da habe ich ein ungutes Gefühl. Aber du hast normalerweise dann auch wirklich Argumente, die wirklich überzeugend sind. Es gibt sind wir uns ja einig, haben wir wirklich Argumente, die überzeugend sein müssen. Es gibt ein großes Thema und ich bin ausgesprochen böse und als Staatsbürger auch sauer darüber, dass dieses nicht zum Volksentscheid stand. Nämlich die Einführung des Euro. Richtig. Ne? Das hätten wir alle entscheiden müssen. Es geht um unser Geld, um unsere deutsche Mark. Und andere Staaten durften das. Eben, ja. Ja, und warum dürfen wir das nicht? Das kann ich dir erklären, weil Herr Kohl Angst davor hatte, dass der Euro abgelehnt worden wäre und er wäre abgelehnt worden. Aber es wäre demokratisch abgelehnt worden. Es wäre demokratisch, ja. Also du plädierst dafür, das war jetzt nur so ein Statement, ja, und dass du durchgekommen bist und ich danke dir für deine Äußerung. Ja. Tschüss Frank. Jo, tschüss. Jetzt ist Peter dran und Peter ist 45. 47 ist er, genau. 47, hi. Das ist schwer zu verstehen über das Telefon. Ehrlich? Mhm. Ja, egal. Also erstmal möchte ich noch zwei Nebenbemerkungen loswerden. Ja. Deine Sendung finde ich auch gut, bla bla bla. Aber die heute, das ist ja ein einsames Highlight, muss ich sagen. Also erstmal die Geschichte mit der Hure und dann die mit der multiplen Persönlichkeit. Das ist ja, also das ist geradezu unbegreiflich, finde ich. Und also ganz toll, dass sowas bei dir durchkommt. Hervorragend. Ich freue mich da auch. Und das ist schon fast ein bisschen unheimlich, ne? Diese Geschichte mit der multiplen Persönlichkeit. Und dazu, genau, dafür fällt mir nämlich noch was ein, und zwar, ich bin als Kind sehr oft misshandelt worden von meiner Mutter. Mein Vater hat sich gleich aus dem Staube gemacht und ich bin dadurch keine multiple Persönlichkeit geworden, aber bis heute ist mir die Fähigkeit verblieben, und zwar, das sagen nicht ich, sondern das sagen mir andere Leute, zum Beispiel Kindergärtnerinnen, mich total gut in Kinderin versetzen zu können. Also zum Beispiel, wenn ein ganz kleines Kind über den Damm geht, ich bin da praktisch drin, ich weiß, wie das Kind das erlebt. Also diese Weite, die du als Kind zum Beispiel erlebst, irre. Also, und übrigens, das hat auch komischerweise eben Grenzen, nämlich die, also ich habe selber eine Tochter und ich komme mit der Klasse hin, aber das Einzige, was ich nicht kann, ist die ins Bett bringen. Warum? Ja. Ich konnte früher auch nie richtig ins Bett gehen. Also da, wo ich Kinder verstehe, und zwar von diesem Innen heraus, da funktioniert das alles prächtig. Komme ich aber an diese Grenze, da ist auf einmal aus. Da bin ich genauso blöd wie jeder normale andere Erwachsene auch, der gerade erwachsene Männer, die von Kindern leider nicht mehr verstehen. Das waren so Assoziationen noch zu dem Du hast noch ein anderes Thema. Ja, richtig. Ja. Und zwar das von gestern mit der Todesangst. Das fand ich so toll. Und zwar, also die Leute, die da angerufen haben, die haben das schwerer genommen, als ich das damals genommen habe. Und zwar, ich war in Nepal, bin im Nepal wandern gegangen, in so ein einsames Hochtal. Früh morgens sind wir dann alle von so einer sehr schönen malerischen Höhle losgegangen. Das waren also sind aber mehrere Touristen, die das machen. Und dann standen wir plötzlich vor einem reißenden Flüsschen. Und das reißende Flüsschen war dadurch zustande gekommen, dass da irgendwie am Abend vorher der Gletscher abgegangen ist oder irgendwie sowas. Ne? Und wir standen jetzt vor diesem Fluss und über diesem Fluss, also der war vielleicht 2 Meter, 2,50 Meter breit, über diesem Fluss hatten die Einheimischen eine total obskure Brücke gelegt. Also die bestand im Wesentlichen aus einem ziemlich morschen Baumstamm, noch so einem kleinen Alibi-Ast daneben und da drauf war irgendwie so ein Schieferstein gelegt. Also das sah sehr kriminell aus, sehr kriminell. Gut, und dann, weil ich dann mit den anderen Leuten gut mitfühlen kann, wie die sich fühlen, da waren zum Beispiel so ein paar Ami-Frauen und da bist du ja Gentleman und hilfst denen rüber. Also jedenfalls hat sich das so abgespielt. Ich habe mich dann gentleman-like auf die eine Seite gestellt, auf die andere Seite ist einer gegangen, der viel Mut hatte. Und dann haben wir die also rübergehieft. Ich habe denen die Hand gegeben, die sind rübergegangen, der hat denen die Hand gegeben, okay, waren sie drüben. Bloß auf einmal stand ich auf der einen Seite, die anderen waren alle auf der anderen Seite und das war natürlich scheiße für mich. Ja, weil mein Mitgefühl kommt daher, dass ich nämlich auch die Hosen voll habe, wenn es um solche Sachen geht. Ne? Ja. Da dachte ich mir, oh scheiße, und jetzt musst du da rüber. Gut, und dann bin ich rüber. Und bin hier laufen und dann bin ich gefallen. Und zwar, das wäre so gewesen, wäre ich in diesen Bach gefallen, dann wäre ich wahrscheinlich erstmal mit dem Kopf gegen irgendeinen Stein geprügelt worden und dann auch 100 Meter weiter, ich weiß nicht, 500 Meter in die Tiefe. Da bist du irgendwie hängen geblieben an dem Ding, oder wie? Und zwar, ich habe meine Beine ganz instinktiv auseinander gemacht und ich saß dann auf dieser Brücke. Mhm. Das hätte ich gleich machen sollen. Ich hätte da nicht irgendwie den Mutieren spielen sollen, sondern ich hätte auf allen Vieren da rüberkriechen sollen. Aber nee, der Macho in mir, der wollte unbedingt auch noch dafür Freundlichkeit. Ja, jetzt, jetzt saßt du da. Jetzt saß ich da, bin dann rübergegangen, also so rüber, hab mich rübergerobbt, dann haben mich die anderen eingefangen, die hatten natürlich auch schon das Herz in der Hose, das hat man schon deutlich gesehen. Gut, und dann ging's weiter. Und dann, eine halbe Stunde später, kam das nächste Ding. Also ich war zweimal hintereinander im Abstand von einer halben Stunde wirklich in Todesgefahr. Mhm. Ich hab das so verspürt. Mhm. Das zweite Ding war bitte, da bin ich dann an so ein Stück gekommen, da war kein Gras mehr, da ist kein Gras mehr gewachsen, sondern da kam der nackte Fels vor. Mhm. Ich versuche mich möglichst schnell kurz zu fassen. Klar. Da kam der nackte Fels vor und das war dann so, machst du da zwei beherzte Schritte, bist du auf der anderen Seite, wo wieder das Gras ist. Wenn die aber nicht beherzt sind, kommst du ins Rutschen. Ja. Also der Fels ging abschüssig genug ab, dass du dich dann nicht mehr halten konntest. Ja. Dann bist du eine Weile gerutscht, dann hast du noch wahrscheinlich das Duty-Gefühl gehabt, gleich fällst du runter. Naja, und dann kam eben diese Abbruchkante und da wärst du wieder nach unten abgegangen. Ja, jetzt stand ich da also und eine halbe Stunde zuvor hatte ich ja nun schon so ein Ding erlebt und ich dachte mir, scheiße ey, jetzt bist du 14 Tage gewandert, kurz davor in dieses Hochtal zu kommen, wo du dann diese ganz fetten Bergteile siehst, diese 8000er, die aussehen wie riesige Orgelpfeifen. Also total gut, da aber jedenfalls stand ich da und dann kam so ein Österreicher an mir vorbeigewandert, der hatte aus dem Bambuswald, den es davor gibt, sich wie die alle anderen gemacht haben, was ich übrigens hasse, so einen Bambusstock abgebrochen. Und damit wanderte er durch die Gegend, sah mich da so stehen. Ich bin übrigens ein wandelnder 2 Meter, so ungefähr. Ja. Gut, und dann stand ich da und der wollte mir nur helfen. Er ging also auf die andere Seite, reichte mir von der anderen Seite sein Stöckchen, sozusagen mehr als Surrogat, denn alles andere. Und ich griff nach dem Stock, tat den ersten beherzten Schritt, aber den zweiten habe ich nicht mehr geschafft. Weil der hatte gemerkt, dass ich seinen Stock greife und ihn mit in die Tiefe ziehe, hat ihn wieder zurückgerissen und ich habe es noch in letzter Sekunde geschafft, mich nach hinten zu werfen und stand dann wieder da. Gut, dann stand ich da. Scheiße, dachte ich mir, jetzt kommst du da doch nicht hin. Und dann kam ein kleines, 1,50 Meter großes Koreanerlein an mir vorbei. Das war so ein Typ aus einer Expedition und der sah mich, grinste, nahm zunächst mal meinen Rucksack, trug den rüber, dann nahm er mich auf seine schmächtigen Schultern, wie gesagt, ich bin wandelnde 2 Meter. Ja. Und ich habe mich in dem Moment, wo der mich genommen hat, habe ich mich gefühlt wie in Abrahams Schoß. Ich weiß auch nicht wie, wa? Peter, gegen 2 Uhr ist die Sendung zu Ende. Entschuldige bitte, ja. Also der hat mich, gut, ich sage mal, der hat mich auf die andere Seite transportiert. Ja. Und dann kam was nämlich total Judith, was gestern vielleicht nicht so gut durchgekommen ist. Ja. Nämlich das Gefühl nachher, weißt du? Ja. Auf einmal hast du nicht die unerträgliche, sondern die höchst erträgliche Leichtigkeit des Seins, weißt du? Das ist total klasse. Ja. Also, das war jetzt ein bisschen ausschweifend. Ja, entschuldige. Aber du hast das so wunderbar erzählt, in einem wunderbaren Berlinerisch, dass ich eigentlich gar nicht, ist mir egal, was, mir ist völlig egal, was du erzählst, ich genieße nur diese Berliner Sprache. Ja, ich habe übrigens die Frau vorhin, die Hure, war, erstmal möchte ich für die Frau eine Lanze brechen, das ist nämlich ganz toll, dass die eine Gesellschaft sanitäre Aufgabe übernehmen. Ja, das ist richtig, was du sagst, Ne? Also das möchte ich einfach mal über den Sender gehen lassen, damit es auch öfter mal kommt. Ich selber hab's nicht drauf geprostet, also, Entschuldige, hört auf, mach mal deine Ansage, war toll mit dir zu reden. Danke. Lieber Peter, ich grüße herzlich mein geliebtes Berlin. Ja, kannst du machen. Ich telefoniere zwar aus Aachen, aber ist egal. Egal, egal. Tschüss, Peter, danke für deinen Anruf. Ja, gleichfalls. Tschüss. Ein Berliner in Aachen. So, ihr Lieben, das ging aber schnell heute alles. In der Technik, Luigi Rensinghof. Und unser Thema morgen heißt, ich habe euch das ja schon gesagt, ich lebe auf Kosten anderer. Wer von euch lebt auf Kosten anderer und mag darüber erzählen? Oder wen ärgert das, weil ein anderer auf seine Kosten lebt und möchte gerne mal ein bisschen Luft ablassen morgen? Dann nochmal der Hinweis auf unseren Freundeskreis, 1Live-Freundeskreis, in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Live-Music-Hall in Köln steht ein Domian-Bildtelefon. Und wer sich mit mir über Bildtelefon gerne unterhalten möchte und mir somit die Chance gibt, dass ich den Anrufer dann auch sehen kann, das wäre sehr schön, dann kommt einfach hin zur Live-Music-Hall. Jetzt wünsche ich euch eine schöne Nacht und freue mich auf morgen, 1 Uhr, Radio 1 live und WDR Fernsehen. Bis dahin, ciao.